Tag liegt vor dir, bist voller Hoffnung, was sehr wohl bringt. Es ist nicht wie sonst, hast keinen Zweifel daran, dass dir alles gelingt. Die Stunden vergehen, es kommt dir vor wie die Ewigkeit. Auf einmal geht es schnell und du weißt, ihr seid nicht mehr zu zweit. Nie mehr zu zweit. Nie mehr zu zweit. Ein Traum wurde wahr.